Siebtens, das Itinerarrätsel. Dass die vielen Unstimmigkeiten der sogenannten Königsitinerare nicht etwa nur leicht zu verbessernde Schönheitsfehler sind, sondern dass sie sich zu einem großen historischen Welträtsel verknoten, diese Erkenntnis hat den Historikern große Überraschung und Verlegenheit bereitet. Gegen die von mir erbrachte Lösung dieses Rätsels sträuben sie sich mit aller Macht. Wissen sie doch nur zu genau, was die Anerkennung meiner Lösung in Hinsicht auf die wahre Natur der mittelalterlichen Geschichte bedeuten würde. Was es mit den Itineraren für rätselhafte Bewandtnis hat, darüber kann der Leser in den neuen Beweisen Aufklärung finden. An dieser Stelle sollen nur einige nicht gerade von tiefer Einsicht zeugende Bemerkungen meiner Kritiker über das Itinerarproblem abgefertigt werden. Wir haben alle in der Schule gelernt, dass die mittelalterlichen Könige und Kaiser auf ihren Rossen beständig im Lande durchreisten, dass sie auf ewiger Wanderschaft von Stadt zu Stadt, von Pfalz zu Pfalz unterwegs waren. Warum diese ewige Wanderung der Könige im Mittelalter? Auch darüber erhielten wir in der Schule Aufklärung. Die Herrscher hatten keinen festen Wohnsitz, wurde uns bedeutet. Das leuchtet ein. Wer keinen festen Wohnsitz hat, muss ja wohl oder übel herumziehen, sagten wir uns. Wir gaben uns also zufrieden, beachteten aber in unserer Zufriedenheit nicht, dass die Kernfrage des ganzen Problems erst noch zu stellen und zu beantworten war. Die Frage nämlich, warum hatten denn diese Herrscher während des ganzen Mittelalters keinen festen Wohnsitz? Kein Geschichtsprofessor hatte sich diese Frage jemals vorgelegt. Warum grübeln? Die Geschichte lehrte ja, dass es tatsächlich im Mittelalter sich so verhielt. Ich habe in den neuen Beweisen gezeigt, dass diese angebliche Tatsache des Mangels eines festen Wohnsitzes und damit einer festen Residenz ein Märchen ist. Dies Märchen stammt selbstverständlich aus der spätmittelalterlichen Fälscherzentrale, wurden aber nicht zur Ergötzung der nachkommenden Geschlechter erdacht, sondern aus dem Zwang der Notwendigkeit geboren. Aus mehr als einem fälschungstaktischen Grunde mussten die mittelalterlichen Kaiser und Könige auf die ewige Wanderschaft geschickt werden. Gott sei Dank haben diesmal die Fälscher durch die heikle Natur der Sache genötigt, eine Arbeitsweise anwenden müssen, die so plump und ungeschickt ist, dass sie sich auf den ersten kritischen Blick ganz von selbst verrät. Sie arbeiten diesmal mit dem absichtlichen Widerspruch so offenkundig, dass zum Beispiel die in diesem Heft erwähnte Feiertagstabelle den ganzen Schwindel ihrer Itinerare allein schon aufs Schönste enthüllt. Mit Recht lautete demnach das Ergebnis meiner Untersuchung, die historische Tatsache der ewigen Wanderschaft der Könige, ihrer Residenzlosigkeit sowie überhaupt einer fliegenden Reichsregierung während aller mittelalterlichen Jahrhunderte ist eine Lüge. In Wahrheit haben auch die Herrscher des Mittelalters einen festen Wohnsitz und damit festen Residenzsitz gehabt. Reisen unternahmen sie natürlich auch. Als mein Kritiker Heimpel das gelesen hatte, entrangen sich zuerst die Worte, hier wird denn doch der Unsinn zur Methode seinem Munde. Aber dann wurde er heiter gestimmt. In einem uns unbekannt gebliebenen Schlosse sitzt Kammeyers König inmitten einer garantiert echten Registratur. Dieser Gedanke belustigte ihn so, dass er sich vor Lachen ausschütten wollte. Der König in einer festen Residenz? Solcher Unsinn war noch von keinem Menschen erdacht worden. Direkte Unnatur solcher Gedanke. Ein mittelalterlicher Herrscher mit einer festen Residenz? Eher fließt noch der Rhein die Alpen aufwärts. Das fröhliche Lachen eines heiter gestimmten Menschen sollte man eigentlich nicht stören. Deshalb will ich meinen Kritiker auch nur eben kurz unterbrechen, damit er weiter lachen kann. Mir ist da eingefallen, dass damals im residenzlosen Mittelalter eine Kategorie von Herrschern lebte, die römischen Päpste nämlich, die ja auch wohl ganz selbstverständlich und natürlich dauernd auf der Wanderschaft begriffen waren. Oder sollte ich mich da vielleicht gar irren? Lauthals erschallt wirklich das Gelächter meines Kritikers von Neuem. Die Päpste ohne feste Residenz? die Kurie auf immerwährender Wanderschaft? Solchen Unsinn hat noch kein Menschenhirn ausgedacht. Hier wird denn doch der Unsinn zur Methode, ruft Heimpel. Die Päpste auf Wanderschaft, haha. Nun wollen wir aber die Heiterkeit des Kritikers für dahin ihren Lauf lassen und uns inzwischen die Sachlage einmal ernst überlegen. Also, was Heimpel bei den Päpsten so natürlich findet, das findet er bei den Kaisern und Königen unnatürlich. Meinen ergebensten Respekt vor diesem logischen Dualismus, um keine treffendere Bezeichnung zu gebrauchen. Dabei hätten gerade die Päpste tausendfältige Ursache gehabt, beständig von Kirche zu Kirche, von Kloster zu Kloster zu reiten, denn wie männiglich bekannt, gab es nicht nur täglich Zwistigkeiten unter der Geistlichkeit zu schlichten, sondern galt es auch etwa alle 10 Jahre eine Anzahl Klöster zu reformieren. Arbeit also für den wandernden Papst in Hülle und Fülle. Aber siehe da, die Päpste hatten ihre feste Residenz in Rom bzw. in Avignon. Und sie wussten, warum eine feste Residenz, eine Regierung, zweckmäßig und wozu sie nützlich war. Die Kaiser und Könige sahen so etwas mal wieder nicht ein. Sie waren eben Analphabeten und Dummköpfe. Das ist das Wunderbare. Während des ganzen Mittelalters hatte die Vernunft ihren Wohnsitz jenseits der Alpen in Rom aufgeschlagen. Ansonsten behauptete in Europa die Unvernunft das Feld. Beugen wir mitsamt den Historikern unser Haupt unter diese Tatsache. Verhehlen kann ich jedoch nicht, dass ich und viele meiner Leser nunmehr ungemein heiter gestimmt sind. Verdanken wir doch meinen Kritikern die wertvolle Erkenntnis, dass meine Ergebnisse unangreifbar und unwiderlegbar sind. Heimpel redete zwar noch von Unsinn, ein neuerer Kritiker im Literarischen Zentralblatt 1936, Seite 656, hat bereits herausgestellt, dass ich Halbwahrheiten bringe. Ich darf also Mut schöpfen. Nur Geduld, über kurz oder lang werden sich die Halbwahrheiten als volle, runde Wahrheiten entpuppen.